Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 20 of 1 Corinthians chapter 7. Gehen wir zu Vers 20 von 1. Korinther Kapitel 7. So here the Apostle Paul says this. Hier sagt der Apostel Paulus. So everyone should continue to live faithful in the situation of life in which they were called to follow Jesus. Jeder soll also weiterhin treu in der Lebenssituation leben, in der er berufen wurde, Jesus nachzufolgen. So isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So basically, im Grunde genommen, what the Apostle Paul is saying, sagt der Apostel Paulus damit Folgendes, that when you became a Christian, it doesn't mean that you leave everything you've done in your past. Wenn du Christ geworden bist, bedeutet das nicht, dass du alles aufgibst, was du in deiner Vergangenheit getan hast. But you know, I've met so many Christians, they believe that the moment they come to Jesus, they've got to stop everything they've ever done. Ich kenne so viele Christen, die glauben, dass sie in dem Moment, in dem sie zu Jesus kommen, mit allem aufhören müssen, was sie je getan haben. But Paul says the opposite here. Aber Paulus sagt hier das Gegenteil. Now, here's how I understand the Bible teaches. Not only here in Corinthians, but also to the Colossians. Nach meinem Verständnis lehrt die Bibel nicht nur hier in den Korintherbriefen, sondern auch in den Briefen an die Kolosser. That the only way you're going to stop what you have been doing after you become a Christian in your professional life. Dass du nur dann mit dem aufhören sollst, was du in deinem Berufsleben getan hast, nachdem du Christ geworden bist. Is what you have done, it was sinful. Wenn das, was du getan hast, sündhaft war. Of course, if you've been a prostitute, you become a Christian, you can't keep your job. Wenn du dich prostituiert hast und Christ geworden bist, kannst du deinen Job natürlich nicht behalten. If you earn your money in criminal ways, of course, you can't continue to keep in your job. Wenn du dein Geld auf kriminelle Weise verdient hast, kannst du deinen Job natürlich auch nicht mehr behalten. Now, why do I believe this is important for us to understand? Warum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen? Because in my many years of serving Jesus, I've seen so many people. Weil ich in den vielen Jahren, in denen ich Jesus diene, so viele Menschen gesehen habe, that had incredible gifts, talents, great professions, die besondere Gaben, Talente und großartige Berufe hatten, and the religious and clerical system that we have created, denen das religiöse und klerikale System, das wir geschaffen haben, has kind of put something into their hearts, which I believe was unbiblical. Etwas ins Herz gelegt hat, das meiner Meinung nach unbiblisch ist. That it doesn't matter what I do, it's not spiritual unless it is in some kind of a ministry. Nämlich, dass egal was wir arbeiten, es nicht geistlich ist, es sei denn, wir arbeiten in irgendeiner Art von christlichem Dienst. So I've seen people leaving very great professions. Ich habe erlebt, dass Menschen sehr gute Berufe aufgegeben haben, because they thought that this is now not a spiritual thing to do. Weil sie dachten, dies sei ja keine geistliche Sache, die sie tun. But Paul doesn't say that. Doch das lehrt Paulus nicht. In fact, Colossians doesn't say that, Philippians doesn't say that. It says the opposite. Im Kolosserbrief steht das nicht und im Philipperbrief auch nicht. Er lehrt das Gegenteil. Paul says you should continue to live faithful in the situation of life that you were when you got saved. Paulus sagt, dass wir in der Lebenssituation, in der wir uns befunden haben, als wir gerettet wurden, treu weiterleben sollen. Look what he even says in verse 21. That seems very radical. Schau, was in Vers 21 sagt. Das scheint sehr radikal zu sein. Were you a slave when you heard the call to follow Jesus? Warst du ein Sklave, als du den Ruf hörtest, Jesus nachzufolgen? Then don't let that concern you. Mach dir deswegen keine Sorgen. Look at this. Schau doch mal. So basically, slavery is not a good thing. Sklaverei ist grundsätzlich keine gute Sache. Of course not. Natürlich nicht. But Paul is saying, if you were a slave as a Christian, just remain being a great slave and show Jesus wherever you go. Aber Paulus sagt, wenn du ein Sklave warst, dann sei auch als Christ ein großartiger Sklave und repräsentiere Jesus, wo immer du bist. You know, don't be concerned. Mach dir keine Sorgen. Now, he does says, even if you can gain your freedom, then make the most of your opportunity. So basically what he's saying is this. Aber er sagt auch, selbst wenn du deine Freiheit erlangen kannst, mach das Beste aus dieser Gelegenheit. Im Grunde genommen sagt er damit also Folgendes. Don't think, okay, I was a slave before I became a Christian. Now I'm a Christian, I must stop being a slave. Denke nicht, okay, ich war ein Sklave, bevor ich Christ wurde. Jetzt bin ich ein Christ, ich muss aufhören, ein Sklave zu sein. No, Paul says, don't live like this. Nein, Paulus sagt, lebe nicht so. You now belong to Jesus, just follow Jesus and keep living where you are, just live in a different way. Du gehörst jetzt zu Jesus, folge ihm und lebe weiter, wo du bist. Lebe einfach auf eine andere Art und Weise. What happened if every Christian would understand this? Was würde passieren, wenn jeder Christ das verstehen würde? Suddenly, if you are a graphic designer and you become a Christian, you would become a better graphic designer. Wenn du ein Grafikdesigner bist und Christ wirst, wirst du plötzlich ein besserer Grafikdesigner. And you serve the world around you. Und dienst der Welt um dich herum. If you are a professional musician, wenn du Berufsmusiker bist, does it mean that you've got to leave your profession and now just become a worship leader? Bedeutet das, dass du jetzt deinen Beruf aufgeben musst, um Lobpreisleiter zu werden? No. Nein. Just don't write and sing sinful songs. Schreibe und singe nur keine sündigen Lieder. But now use your talent and gifts that you already have and make them count even more for Jesus. Sondern nutze jetzt deine Talente und Gaben, die du bereits hast, und setze sie noch mehr für Jesus ein. If you've been a businessman, wenn du ein Geschäftsmann bist, don't think it's non-Christian or wrong to be a businessman. No, no, no, no. Dann denke nicht, dass es unchristlich oder falsch ist, ein Geschäftsmann zu sein. Nein, nein, nein, nein. Just live honestly. Lebe aufrichtig. And become an even better businessman that follows Jesus. Und werde ein noch besserer Geschäftsmann, der Jesus nachfolgt. You know, I've seen so many incredible professionals have this weird idea. Ich habe so viele großartige Fachleute gesehen, die diese seltsame Vorstellung haben. That to serve Jesus means I have some kind of a ministry. Dass Jesus zu dienen bedeutet, eine Art geistlichen Dienst zu haben. Instead of understanding that in whatever situation it was, when I became a Christian, I will remain there glorifying Jesus right there. Anstatt zu verstehen, dass man in der Situation, in der man sich befindet, wenn man Christ wird, an dem Platz bleiben und Jesus genau dort verherrlichen soll. Now, if God tells you to do something else, that's a different story. Wenn Gott dir sagt, dass du etwas anderes tun sollst, ist das etwas anderes. You always obey God when he tells you something. Du musst Gott immer gehorchen, wenn er dir etwas sagt. But just don't think the moment you're Christian, you cannot be in what you've been before anymore. Aber glaube nicht, dass du in dem Moment, in dem du Christ geworden bist, nicht mehr dort sein kannst, wo du vorher warst. If it's not sinful, remain in it and be even more fruitful. Wenn es nicht sündhaft ist, bleib dabei und sei noch fruchtbarer. See you tomorrow. Bis morgen.